Viertes Kapitel: Missstände im Orden. Für jeden, der Dinge unbefangen sieht, ist es klar, dass es auch im Jesuitenorden wie in jeder menschlichen Einrichtung Übelstände gibt. Der Jesuitenorden selbst aber will davon nichts wissen. Sein Ursprung sei fast göttlich, also nehme auch sein Leben, das heißt seine Geschichte, an der Göttlichkeit teil. Nur in allgemeinen Wendungen geben jesuitische Geschichtsschreiber geringere Fehler zu. Die vielen und schweren Gebrechen aber, an denen der Orden gelitten hat und noch leidet, werden vor dem großen Publikum und vor den Ordensmitgliedern verborgen. Und während aus den Geheimpapieren des Ordens, die infolge seiner Aufhebung in staatlichen Besitz gelangt sind und in verschiedenen Archiven und Bibliotheken lagern, große Missstände uns entgegentreten, verkündet die amtliche Geschichtsschreibung der Gesellschaft Jesu nach wie vor nichts wie Ruhm, Glanz, Fehlerlosigkeit. Eine lange Reihe belastender Tatsachen habe ich aus Geheimberichten des Ordens schon angeführt. Dennoch scheint es notwendig, auch noch ein eigenes Kapitel den Missständen zu widmen, und zwar besonders deshalb, um die ganz und gar verlogene jesuitische Ruhmredigkeit, ich erinnere zum Beispiel an die Imagio Primi Saeculi, gebührend bloßzustellen. Dank seiner Skrupellosigkeit im Geschichteschreiben umgibt den Jesuitenorden ein so hellstrahlender Nimbus, dass er den blindgläubigen katholischen Massen als etwas Überirdisches erscheint, weit vollkommener noch als irgendeine andere religiöse Gemeinschaft. Und selbst die nicht-katholische Welt lässt sich vielfach durch die Scheinwerfer des Ordens blenden. Zu einem guten Teile sieht auch sie in ihm eine Einrichtung, die über ihre Zukunftspforte schreiben könnte: Omne humanum a me alienum puto. Alles Menschliche ist mir fern. Jedes größere Gemeinwesen besitzt eine Zeit der ersten Blüte. Eifer und Begeisterung sind während dieser Zeit besonders lebendig und halten Übelstände und Verfall fern. Solcher Erstlinge des Geistes rühmen sich ganz besonders die religiösen Orden der katholischen Kirche und in erster Linie der Jesuitenorden. Unverfälschte Geschichte enthüllt aber die bemerkenswerte Tatsache, dass beim Jesuitenorden vom ersten Jahrzehnt seines Bestehens an schwerste Übelstände um sich griffen. So sehr Opfermut und Tatkraft einzelner Jesuiten zu allen Zeiten Erstlinge des Geistes im ultramontanen Sinne hervorgebracht haben, der Orden als solcher kann sie nicht beanspruchen. Ihn drücken Gebrechen und Krankheit die ganze Zeit seines Lebens, Jugend wie Mannesalter. Zunächst entnehme ich der Geschichte des Ordens aus verschiedenen Zeiten und verschiedenen Orten Bekundungen, Äußerungen, Tatsachen, die das Vorhandensein ständiger, unausrottbarer Übel beweisen. Dann lege ich das Zeugnis eines zu den Koryphäen des Ordens gehörigen Mannes vor, der schon im ersten jesuitischen Jahrhundert Erneuerungen an Haupt und Gliedern fordert und das Vorhandensein von Geschwüren und schlechten Säften, die den ganzen Leib durchseuchen, bekundet. Das 54. Dekret der 5. Generalkongregation von 1593-1594 klagt: Weil zum dauernden Schaden ihrer Ruhe die Gesellschaft über und über genug die schwersten Nachteile erfahren hat, die ungeratene Söhne, Störer des Friedens und Anstifter von Neuerungen ihr bereitet haben, und weil viele Provinzen des Ordens immer dringender forderten, dass diese Leute mit gebührenden Strafen gezüchtigt werden, so beschloss die Kongregation, und so weiter und so weiter. Das Dekret gibt dann an, dass die weit verbreiteten Störungen sich im wesentlichen Punkte auf Ordenssatzungen beziehen und der religiösen Zucht den schwersten Schaden zugefügt haben. Trotz des Dekretes, das die Ruhestörer wie eine Pest aus dem Orden zu entfernen befahl, blieben die Unruhen. Der Orden allein vermochte das Übel nicht zu beseitigen. Er wandte sich an den Papst, und Paul V. erließ im September 1606 die Konstitution Quantum Religio, worin er die schwersten Strafen den ungeratenen Söhnen androht. Doch schon zwei Jahre darauf, 1608, sah sich die 6. Generalkongregation zu einem neuen Dekret, das zweite gegen die Unruhestifter genötigt und 40 Jahre später, 1649 bis 1650, finden wir unter den Dekreten der 9. Generalkongregation wiederum zwei, das 5. und 25., die sich gegen schwere innere Zerwürfnisse wenden. Aus einer Instruktion des Ordensgenerals Claudius Acquaviva vom 31. Juli 1598 an die Oberen. Da trotz verschiedener Verordnungen, trotz häufiger Ermahnungen an die Oberen, für ihr Amt Sorge zu tragen, trotz teils feierlicher Visitationen der Provinziale, teils außerordentlicher Visitationen durch Visitatoren, dennoch nicht jene Frucht und jener Zuwachs an Geist und Eifer sich kundgibt, die wir alle wünschen und die hervorzurufen ich durch besondere Pflicht meines Amtes verpflichtet bin, so kam mir nach Beratung mit den Patres Assistenten der Plan, dass ich mich für einige Wochen von der Stadt zurückziehen sollte, um angespannten Geistes die Wurzeln unserer Missstände zu erwägen und Heilmittel herbeizuschaffen. Visitationes, also Visiten, nennt die Ordenssprache die regelmäßigen jährlichen Besuche der einzelnen Häuser der Provinz durch den Provinzial. Visitatoren sind unmittelbar vom General in eine Provinz ausnahmsweise gesandte Patres zum Zwecke der Visite der Provinz. Nach solcher Einleitung zählt Acquaviva in 6 Kapiteln bedeutende Fehler und Unterlassungen der Oberen auf. Zumal in Bezug auf Gehorsam und Keuschheit macht der Ordensgeneral lange Ausführungen, die auf erhebliche Missstände nach diesen beiden Richtungen hinschließen lassen.